Kundgabe 2517. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1942. Das Wort Gottes, wertvollste Gnadengabe. Es ist die wertvollste Gabe, die Gott euch vermittelt, so er euch in seinem Willen unterweiset. Denn er gibt euch dadurch ein Mittel in die Hand, euch die ewige Seligkeit zu erwerben. Wie würdet ihr unwissend durch das Leben wandeln ohne diese Gnadengabe? Und wie wenig würdet ihr euch zur Höhe entwickeln können, ohne das Wissen um den Sinn und Zweck eurer Verkörperung auf Erden? Und darum müsstet ihr diese Gaben beachten und verwerten als köstlichstes Gut. Ihr müsstet euch das göttliche Wort zur Richtschnur eures Lebens werden lassen. Ihr dürfet nimmer darauf hören, was die Welt euch sagt, sondern nur die Stimme Gottes, sein Wort, in eure Herzen aufnehmen und diesem Wort gemäß euer Leben führen. Dann macht ihr euch auch dieser göttlichen Gnadengabe würdig und ihr gestaltet eure Seele nach dem Willen Gottes. Sein Wort ist seine Gnade und Barmherzigkeit. Sein Wort ist seine Liebe und Güte. Sein Wort ist seine Macht und Herrlichkeit, seine Weisheit und sein Geist. Und es kann nicht verloren gehen, wer sein Wort aufnimmt, denn er muss unweigerlich reifen und sich zur Höhe entwickeln. Und darum ist das Wort Gottes eine Gnadengabe von unermesslichem Wert, die durch nichts ersetzt werden kann. Denn nur durch das Wort Gottes können die Menschen selig werden. Amen.